Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Ich will ihn mit einem Wort beschreiben. Verloc. Ich werde eine Woche fort sein oder vielleicht auch 14 Tage. Ja, Mr. Verloc. Sie könnten Vater und Sohn sein. Ein Sprengstoffanschlag muss bewerkstelligt werden. Ringsum Überreste eines menschlichen Körpers, der von der Explosion in Stücke gerissen worden ist. Verloc. Er ist Agent einer ausländischen Botschaft. Ihre Vorstellung von Geheimhaltung scheint darin zu bestehen, den Leiter Ihres Dezernats im Dunkeln zu lassen, Inspektor. Natürlich hat das Dezernat keine Aufzeichnung über ihn. Ob Sie da nicht ein bisschen zu weit gehen? Der Geheimagent. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Von Joseph Conrad. Bearbeitung Steffen Moratz. Regie Martin Zöker. Zweiter Teil. Unmittelbar nach seiner Unterredung mit Inspektor Heath verlässt der Kriminalhauptkommissar sein Büro. Er überquert die Whitehall Road und betritt das Ministerium. Ob er Sie empfangen wird? Ich glaube kaum. Er ist sehr müde und, ja, nicht gerade in der allerbesten Laune im Moment. Der junge, unbezahlte Privatsekretär trägt den Spitznamen Toodles. Mit seiner flatterhaften Fröhlichkeit und seinem Aussehen eines großen, netten Schuljungen ist er seiner Lordschaft unentbehrlich. Es hängt mit der Greenwich-Geschichte zusammen. Oh, auch das noch. Er ist geladen. Aber ich will sehen, was sich da machen lässt, wenn Sie darauf bestehen. Das wäre nett von Ihnen. Der Sekretär setzt eine unschuldige Miene auf, öffnet eine Tür und verschwindet. Alsbald erscheint er wieder und nickt dem Kriminalhauptkommissar zu. Dieser betritt das Zimmer von Sir Ethelred. Ich möchte nur wissen, ob das der Anfang einer weiteren Dynamitkampagne ist. Nein, Sir. Sobald man einer Sache überhaupt gewiss sein kann, darf ich Sie versichern, dass es das nicht ist. Vor der vierschrötig riesigen Erscheinung wirkte die Gestalt des Kriminalhauptkommissars wie ein schwaches, schlankes Schilfrohr, das eine Eiche anspricht. Mir ist in eben diesem Raum vor kaum einem Monat mit absoluter Sicherheit erklärt worden, dass etwas derartiges überhaupt nicht möglich sei. Sie werden mir die Bemerkung gestatten, Sir Ethelred, dass ich bislang keine Gelegenheit hatte, Ihnen Versicherungen welcher Art immer zu geben. Ja, das stimmt. Ich ließ Heath kommen. Wie bitte, was? Oh, fahren Sie fort. Während der Hauptkommissar sprach, rückten die Zeiger auf dem Zifferblatt der Uhr hinter dem Rücken des großen Mannes mit kaum hörbarem Ticken 7 Minuten vor. Er wählte einen Redestil, bei dem sich jedes kleinste Faktum mit Leichtigkeit ins Ganze fügte. Kurzum, was da zum Vorschein kommt unter der Oberfläche dieser Geschichte, ist ungewöhnlich und verlangt besondere Behandlung. Die sollten gehörig eins auf die Finger kriegen. Was ist Ihre Meinung im Allgemeinen, kurz gesagt? Prinzipiell möchte ich behaupten, dass die Existenz von Geheimagenten nicht geduldet werden sollte, da sie dazu neigen, die entscheidenden Gefahren des Übels, gegen das sie eingesetzt werden, nur zu vermehren. Dass der Spion seine Nachrichten fälscht, ist eine Binsenweisheit. Aber in der Sphäre politischer Aktion, in der Gewalt ins Spiel kommt, hat der geübte Spion jede Möglichkeit, die Fakten selber zu fälschen. Mehr Klarheit, bitte. Ja, Sir Ethelred. Die Geschichte muss mit besonderer Verschwiegenheit angegangen werden. Ich denke wirklich, dass es in dieser Phase besser wäre, wenn Heath ersetzt würde durch... Wie? Heath? Ein Esel, was? Oh, nein. Ich bitte Sie, Sir Ethelred, legen Sie meinen Bemerkungen keinen ungerechten Sinn unter. Na, was dann? Übergescheit? Auch das nicht gerade. Zumindest nicht in der Regel. Was wollen Sie mir eigentlich sagen? Anstatt Heath mit der Weiterverfolgung des Falls zu betrauen, ist es meine Absicht, diese kleine Angelegenheit persönlich, ich meine allein, zu übernehmen. Und zwar in einem gewissen Laden in der Brad Street. Warum nicht Heath? Wir dürfen ihm in seiner Loyalität nicht zu viel zumuten. Das ist immer verkehrt. Überdies brauche ich freie Hand. Ich habe nicht im Entferntesten die Absicht, diesen Verloc zu schonen. Aber unser eigentliches Ziel liegt ja irgendwo hinter ihm. Nun ja, finden Sie so viel heraus, wie Sie können. und finden Sie es auf Ihre eigene Weise. Sofern Sie die Zeit haben sollten, rapportiere ich Ihnen selbstverständlich gern meine Entdeckung. Der Kriminalhauptkommissar kehrt eilig in seine eigene Behörde zurück. Ist Inspektor Heath schon gegangen? Ja, Sir, vor einer halben Stunde. Diese... Und während er einen Gedanken des Misstrauens gegen Inspektor Heath aus seinem Sinn verscheuchte, verfasste er eine Mitteilung an seine Frau, in der er sie bat, ihn bei Michaeles großer Dame zu entschuldigen, bei der sie an diesem Tag zum Abendessen eingeladen waren. Die Bread Street war nicht weit entfernt. Der Kriminalhauptkommissar verlässt sein Zimmer im Präsidium und geht hinunter auf die Straße Richtung Charing Cross Station. Es war, als trete er in ein schlammiges Aquarium, aus dem das Wasser abgelassen worden war. Eine dunstige, trübe Feuchtigkeit hüllte ihn ein. Auch Inspektor Heath verlässt zu dieser Stunde noch einmal seine Wohnung. Inspektor Heath hatte schon daran gedacht, in seine Pantoffeln zu schlüpfen, da er ja, wie er sich eingestand, in dieser Sache praktisch kaltgestellt war. Doch nichts konnte ihn daran hindern, Mr. Verloc einen freundschaftlichen, wiewohl beiläufigen Besuch abzustatten. Der Hauptkommissar winkt einem herankommenden Hansom. Er steigt ein und fährt in die Bread Street. Der Kriminalhauptkommissar fühlte sich frohgemut, als läge er auf der Lauer, ganz allein im Dschungel, tausende Meilen entfernt von allen behördlichen Schreibpulten. Inspektor Heath geht die nasse Straße entlang. Aus dem Schaufenster von Verlocks Laden dringt ein Lichtschimmer. Was für ein abscheulicher Tag. Du bist bei Stevie gewesen? Nein. Du bist nass geworden? Nicht sehr. Wo warst du denn heute? Nirgends, ich war auf der Bank. Ach wirklich? Weshalb? Habe das Geld abgehoben. Was willst du damit sagen? Alles? Ja, alles. Weshalb hast du es abgehoben? Könnte bald in die Lage kommen, es zu gebrauchen, um vorzugehen. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Eine große Mutlosigkeit, Folge seiner Erschöpfung, überfiel Mr. Verloc. Nach einem Monat zermürbenden Hangens und Bangens, der mit einer unerwarteten Katastrophe geendet hatte, sehnte sich seine sturmgepeitschte Seele nach Ruhe. Seine Karriere als Geheimagent war in nicht vorherzusehender Weise an ihr Ende gelangt. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Oh ja, ich kann dir vertrauen. Mrs. Verloc verlässt das Zimmer, geht in die Küche und kommt mit dem Essen zurück. Sonst hätte ich dich nicht geheiratet. Sie prüft die Schärfe des Bratenmessers und legt es auf die Platte. Essen hilft, wenn man sich erkältet hat. Wo willst du überhaupt hin? Nach Frankreich oder Kalifornien. Was für ein Einfall. Du musst eine schlimme Erkältung haben. Sie lehnt sich von hinten auf seine Schulter und drückt die Lippen auf seine Stirn. So verweilt sie eine Zeit lang. Verloc verharrt reglos. Wer zwingt dich denn? Der Laden geht gar nicht so schlecht. Und du hast ein behagliches Heim. In diesem Heim vermisste Winnies hingebungsvolle Liebe nur ihren Bruder Stevie, der seine verregneten ländlichen Ferien auf den Feldwegen der Grafschaft Kent genoss, unter der Obhut von Michaelis. Wenn du ins Ausland gehen willst, musst du ohne mich gehen. Du weißt, das werde ich nie tun. Du könntest gar nicht. Du würdest mich viel zu sehr vermissen. Genau. Der Laden. Geh du, ich habe meine Schürze an. Verloc gehorcht und geht hinaus. Seine Frau späht durch die Tür in den Laden. Bleich im Gesicht kommt Verloc zurück. Was ist dir? Ich muss noch einmal ausgehen heute Abend. Kennst du den Mann? Ich habe von ihm gehört. Er ist doch nicht einer von den Gesandtschaftsleuten, die dir in letzter Zeit zugesetzt haben. Wer hätte denn etwas von den Gesandtschaftsleuten gesagt? Du selber. In letzter Zeit hast du ein bisschen im Schlaf geredet. Was habe ich gesagt? Was weißt du? Nicht viel. Es war zumeist Unsinn. Aber es ließ mich an, dass dich etwas plagt. Diese Gesandtschaftsleute. Ich könnte ihnen das Herz aus der Brust schneiden, einem nach dem anderen. Aber die sollen sich vorsehen. Ich habe noch meine Zunge. Er schreitet wütend zwischen Tisch und Sofa hin und her. Mrs. Verloc bleibt gelassen. Schaff dir diesen Mann vom Hals, wer er auch sei, und komm heim zu mir. Du brauchst ein bisschen Pflege in den nächsten Tagen. Ist schon gut. Warte, was ist mit dem Geld, das du abgehoben hast? Hast du es in deiner Tasche? Solltest du es nicht lieber... Ja, natürlich. Verloc zieht aus seinem Jackett eine lederne Brieftasche. Mrs. Verloc nimmt sie an sich und bleibt reglos stehen. Verloc verlässt mit dem Besucher das Haus. Die Wohnstatt ihres ehelichen Lebens erschien Mrs. Verloc mit einem Mal so verlassen und unsicher, als wäre sie mitten in einem Wald gelegen. Sie löst zwei Haken ihres Mieders und schiebt die Brieftasche darunter. Nachdem sie auf diese Weise das Kapital ihres Mannes untergebracht hatte, war sie beinahe froh, wiederum das Scheppern der Ladenglocke zu vernehmen. Mit starrem Blick und der steinernen Miene, die sie für die Laufkundschaft bereithielt, schritt sie hinter die Theke. Inspektor Heath steht im Laden und inspiziert den Raum mit einem raschen, kühlen Blick. Ist der Gemahl zu Hause, Mrs. Verloc? Nein, er ist ausgegangen. Ich bin gekommen, um von ihm eine kleine, private Auskunft zu erbitten. Ich würde eine Weile auf ihn warten, wenn ich sicher sein könnte, dass er nicht allzu lange ausbleibt. Das weiß ich nicht. Ich vermute, Sie wissen, wer ich bin. Nein. Sie wissen doch bestimmt, dass ich von der Polizei bin. Ich zerbreche mir wenig den Kopf über derlei. Ich heiße Heath. Inspektor Heath. Vom Sonderdezernat der Kriminalpolizei. Mrs. Verloc rückt eine kleine Pappschachtel zurecht, wendet sich um und sieht ihn schweigend an. Und er hat Ihnen nicht gesagt, wann er zurückkommt? Er ging nicht allein. Mit einem Freund? Einem Fremden, der vorgesprochen hat. Ich verstehe. Was für ein Mann war dieser Fremde? Ein Mann mit aufgezwirbeltem Schnurrbart. Im Innersten seines Herzens war Heath empört über das so inoffizielle Benehmen seines unmittelbaren Vorgesetzten. Ich fürchte, ich habe nicht Zeit genug, auf Ihren Mann zu warten. Mrs. Verloc nimmt die Erklärung ungerührt entgegen. Ihre Teilnahmslosigkeit hatte Heath von Anfang an beeindruckt. Gerade jetzt reizte sie seine Neugier. Ich glaube, Sie könnten mir ziemlich genau sagen, was hier vorgeht, wenn Sie nur wollten. Vorgeht? Was geht denn vor? Es hat heute früh eine Explosion gegeben in Greenwich. Ein Mann ist gestorben, der zweite entkommen. Die Zeitungsjungen rufen es an jeder Ecke aus. Ihr Mann erwähnte nichts, als er heimkehrte. Nein. Da ist noch eine andere Kleinigkeit, über die ich mit Ihrem Gemahl sprechen wollte. Uns ist ein, wie wir glauben, gestohlener Mantel in die Hände gefallen. Wir haben keinen Mantel verloren. Der Mantel hat ein eingenähtes Etikett, auf dem Ihre Adresse mit Wäschetinte geschrieben steht. Oh. Dann ist es der Mantel meines Bruders. Ich habe das Etikett selber geschrieben. Wo ist Ihr Bruder jetzt? Er ist fort. Er wohnt bei einem Freund auf dem Land. Der Mantel kommt vom Land. Und wie heißt der Freund? Michaelis. Ah ja. Und nun, Ihr Bruder, wie ist er? Ein stämmiger, dunkler Bursche, ja? Oh nein, das muss der Dieb sein. Stevie ist zierlich und blond. Schön. Und während Mrs. Verloc ihn anstarrte, suchte er weitere Informationen zu erhalten. Und er erfuhr, dass die zerstückelten Überbleibsel, welche er an jenem Vormittag höchst widerwillig in Augenschein genommen hatte, lass zunächst die Beine auf. Die Reste eines jungen, nervösen, geistesabwesenden, absonderlichen Menschen gewesen waren. Der da, ist ein blondhaariger Bursche gewesen. Und auch, dass die Frau auf den Jungen aufgepasst hatte, seit frühester Kindheit. Aber wie konnte er nur seinen Mantel verlieren? Inspektor Heat lässt das Extrablatt auf den Ladentisch fallen und zieht aus seiner Manteltasche das Stück Stoff hervor. Ich nehme an, Sie erkennen das wieder. Sie ergreift den Fetzen mechanisch mit beiden Händen. Ja. Warum ist es so herausgerissen? Mrs. Verloc, ich habe das Gefühl, Sie wissen mehr von diesem Bombenanschlag, als Ihnen selbst bewusst ist. Mrs. Verloc sitzt still und schweigt. Plötzlich betritt Mr. Verloc den Laden. Beide Männer sehen sich an. Sie hier? Hören Sie, ich würde gerne ein paar Worte mit Ihnen reden. Kommen Sie nach hinten durch. Verloc geht voraus in das Wohnzimmer. Heat folgt ihm und schließt die Tür. Mrs. Verloc springt auf, sinkt vor der Tür auf die Knie und hält das Ohr ans Schlüsselloch. Sie sind der andere Mann, Verloc. Es sind zwei Männer gesehen worden, die den Park betraten. Nehmen Sie mich doch gleich mit. Was soll Sie daran hindern? Oh nein. Ich weiß so gut, wen Sie sich verraten haben. Soll er nur zusehen, wie er allein mit der kleinen Angelegenheit fertig wird. Aber wohlgemerkt, ich war es, der Sie entlarvt hat. Sie müssen wahnsinnig gewesen sein. Der Junge war nicht bei Trost. Unzurechnungsfähig. Jedes Gericht hätte das auf den ersten Blick bestätigt. Heißt die Anstalt. Mrs. Verloc springt aus ihrer kauernden Stellung auf. Schwankt hin und her. Dann setzt sie sich an den Tisch, wo sie das Extrablatt erblickt. Ihre Verteidigung wird somit praktisch auf ein volles Geständnis hinauslaufen? Ja, ich werde die ganze Geschichte erzählen. Man wird Ihnen nicht in dem Maße Glauben schenken, wie Sie sich das vorstellen. Vielleicht schenkt man ihr keinen Glauben, aber sie wird vieles durcheinander bringen. Der Inspektor wurde nachdenklich. Die Wendung, die diese Affäre nahm, bedeutete die Enthüllung vieler Dinge, die Verwüstung weiter Wissensfelder, die von kundiger Hand bestellt einen entschiedenen Wert für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft hatten. Das ganze Überwachungssystem würde aus dem Konzept gebracht werden. Sie werden zweifellos gute Ermahnungen zu hören bekommen, ehe man Sie auf die Anklagebank setzt. Aber am Ende kriegen Sie vielleicht ein Urteil verpasst, das Ihnen Hören und Sehen vergeht. Ich würde mich nicht allzu sehr auf den Herrn verlassen, der mit Ihnen geredet hat. Mein Rat an Sie ist zu verschwinden, solange Sie noch können. Ich habe keine Instruktion, aber es gibt Leute, die meinen, Sie seien schon nicht mehr auf der Welt. Was Sie nicht sagen. Verschwinden Sie. Machen Sie sich aus dem Staub. Oh ja. Sie hoffen, die anderen würden sich schon meiner entledigen und Ihnen die Mühe sparen, nicht wahr? Nein. Nein. Jetzt werden Sie mich nicht mehr los. Der Junge war vielleicht nicht bei Trost, aber Sie müssen wahnsinnig gewesen sein. Was hat Sie nur derart um den Verstand gebracht? Ein hyperboräisches Schwein. Ein sogenannter Herr. Der Inspektor nickt kurz und öffnet die Tür. Mrs. Verloc sitzt hinter dem Ladentisch, die Hände krampfhaft gegen ihr Gesicht gepresst. Heat, der den Laden mit schnellen Schritten durchmisst, wirft ihr nur einen beiläufigen Blick zu. In diesem Laden fragwürdiger Waren erglänzte einzig der goldene Ehering an Mrs. Verlocs linker Hand in der ganzen ungetrübten Pracht eines Juwels, das in einen Kehrichteimer geraten ist. Der Kriminalhauptkommissar fährt von Soho zurück nach Westminster und steigt unmittelbar am Zentrum aus. Konstabler bewachen den Platz und salutieren vor ihm. Er tritt durch das Portal in die inneren Bezirke des Parlamentshauses und trifft auf Toodles, den Privatsekretär. Er wird Sie sogleich empfangen. Kommen Sie. Er wollte die Gefühle des Kriminalhauptkommissars schonen. Aber seine Neugier war allzu lebhaft. Und Ihr kleiner Fisch? Ja. Hab ihn erwischt. Schön. Sie wissen gar nicht, wie unliebsam diesen hohen Herren Enttäuschungen in kleinen Dingen sind. Aber gelegentlich wird ein so kleiner Fisch auch ausgeworfen, um einen Wal zu fangen. Einen Wal? Puh, Sie sind also hinter einem Wal her. Nicht eigentlich. Das, hinter dem ich her bin, ähnelt mehr einem Katzenhai. Sie sind ihm schon begegnet, ein witziger Fisch. Ich ihm begegnet? Ich wüsste nicht wo. Im Explorers, möchte ich meinen. Was meinen Sie damit? Ein Mitglied? Ehrenmitglied. Himmel! Aber das bleibt streng unter uns. Hier ist es. Treten Sie ein, ohne anzuklopfen. Was also haben Sie bereits herausgefunden? Vor allem wurde ich mit einem psychologischen Zustand konfrontiert, Sir Ethelred. Da Sie sollten sich deutlicher ausdrücken, wenn ich bitten darf. Ja, Sir Ethelred. Ah. The Lock warf sich mir bildlich gesprochen an den Hals. Mir blieb nur übrig, ihm zwei Fragen vorzulegen. Wer stiftete sie an? Und wer war der Mann, der die Sache ausführte? Die erste beantwortete er mit bemerkenswerter Emphase. In seiner Empörung gegenüber dem ausländischen Gesandtschafter hat er nichts in Zweifel gelassen. Was die zweite Frage angeht, will mir scheinen, der Mann mit der Bombe war sein Schwager. Anscheinend ein Junge, ein schwachsinniges Geschöpf. Eine recht merkwürdige Geschichte, zu lang vielleicht, um sie gerade jetzt ganz hier auszubreiten. Das kommt mir doch alles sehr fantastisch vor. Man kann den Mann nicht als hartgesottenen Kriminellen betrachten. Offensichtlich hat er den Tod des armen Jungen nicht geplant. Sein Tod ist ein Schock für ihn gewesen. Das konnte ich sehen. Er hat möglicherweise gehofft, dass der Junge davonkommen würde. Sie ließen ihn gehen? Aber der Bursche wird verschwinden. Verzeihen Sie, ich glaube nicht. Wo soll er hingehen? Überdies dürfen Sie nicht vergessen, dass er auch an die Gefahr denken muss, die ihm von seinen Genossen droht. Erlauben Sie mir auch darauf hinzuweisen, dass wir, wenn ich ihn festgehalten hätte, verpflichtet gewesen wären, ein Verfahren einzuleiten. Ich werde den Generalstaatsanwalt noch heute Abend sprechen und will morgen früh nach Ihnen schicken lassen. Gut. Wollten Sie mir jetzt sonst noch etwas mitteilen? Ich denke, Sir Ethelred. Nein, bitte keine Einzelheiten. Ja, Sir Ethelred. Der Kriminalhauptkommissar zog sich still zurück, unbeachtet, als sei er schon vergessen, und begab sich noch am selben Abend in den Salon der großen Dame und Gönnerin von Michaelis. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, Sie heute Abend noch bei mir zu sehen. Annie sagte... Ja. Ich hätte selber nicht gedacht, dass meine Arbeit so rasch getan sein würde. Die Gräfin ist intelligent und neugierig. Sie hat aufgrund ihrer Verbindungen selbst Einblick in die Staatsgeschäfte. Sie besitzt einen praktischen Sinn. Und ihr Urteil über andere ist selten gänzlich falsch. Im Übrigen freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Michaelis gänzlich unbelastet ist in dieser Und so etwas wird offiziell für einen Revolutionär gehalten. Welch ein Unsinn. Aber wohl nicht für ein Gefährlicher. Und Sie hielten ihn jahrelang hinter Schloss und Riegel. Ah, ich weiß nicht, ob Sie einander schon begegnet sind. Dies ist der hochgeschätzte Mr. Wladimir. Mr. Wladimir, der in einem Sessel gegenüber sitzt, blickt herüber. Er und der Kriminalhauptkommissar nehmen mit peinlich genauer und wachsamer Höflichkeit voneinander Kenntnis. Mr. Wladimir stammt aus einer Familie, die durch Generationen hin Opfer einer Willkürherrschaft gewesen war. Furcht und Verachtung vor der Polizei sind daher in ihm lebendig. Es ist eine Art ererbte Schwäche, unabhängig von seiner Vernunft und Erfahrung. Mr. Wladimir hat mir einen Schrecken eingejagt. Sie sehen nicht gerade verschreckt aus. Gut, er versuchte es zumindest. Macht der Gewohnheit vielleicht? Er hat der Gesellschaft mit allen möglichen Schauergeschichten Angst gemacht zu dieser Explosion in Greenwich Park. Uns allen sollten die Knie schlottern angesichts dessen, was da auf uns zukomme, wenn diesen Leuten nicht überall in der Welt das Handwerk gelegt werde. Ich hatte keine Ahnung, dass es sich um eine so ernste Sache handelt. Ich zweifle nicht daran, dass Mr. Wladimir einen sehr genauen Begriff von der Tragweite dieser Affäre hat. Mr. Wladimir dreht sich leicht auf seinem Sessel herum. Sie meinen, wir hätten große Erfahrungen mit diesen Leuten? Ja, in der Tat. Wir haben schwer zu leiden unter ihren Machenschaften, während diese Leute in ihrer Mitte wohl gelitten sind. Ich möchte sogar sagen, weil sie bei ihnen wohl gelitten sind. Der Kriminalhauptkommissar gibt seinem Gegenüber ein Zeichen. und beide begeben sich in eine ruhige Ecke des Salons. Wir haben einen Mann namens Verloc zu fassen bekommen. Was? Sie kennen ihn. Was veranlasst Sie, das zu sagen? Nicht ich. Mr. Verloc sagt es. Irgend so ein verlogener Hund. In seinem Herzen beschlich Mr. Wladimir beinahe Ehrfurcht vor der wunderbaren Findigkeit der englischen Polizei. Was mich am meisten erfreut bei der Angelegenheit ist, dass sie uns einen vorzüglichen Ausgangspunkt bietet für ein Stück Arbeit, das anzupacken ich für dringend notwendig erachte. Mhm. Nämlich die Säuberung dieses Landes von allen ausländischen Spionen und derlei Hunden. Mhm. Meiner Meinung nach sind sie eine entsetzliche Plage und ein Gefahrenpotenzial. Aber uns steht nur der Weg offen, ihre Beschäftigung für die Auftraggeber so unerfreulich wie möglich zu machen. Die Sache wird langsam unanständig. Was meinen Sie? Die strafrechtliche Verfolgung dieses Verloc wird der Öffentlichkeit beides, sowohl die Gefahr wie die Unanständigkeit vor Augen führen. Warum wollen Sie einen Skandal heraufbeschwören? Nehmen Sie diese Gewalttat. In weniger als 12 Stunden haben wir den Täter identifiziert, der buchstäblich zerfetzt wurde, haben den Organisator des Anschlags aufgespürt und sogar einen Blick auf den Anstifter hinter ihm getan. Und wir hätten weitergehen können. Wir bleiben nur an der Grenze unseres Landes stehen. Diese lehrreiche Untat ist also im Ausland geplant worden? Nur theoretisch auf fremdem Territorium. Im Ausland nur durch eine Fiktion. Ah. Mr. Wladimirs Angst war offenbar. Der Kriminalhauptkommissar hatte nun die Gewissheit, dass viel Wahres an den summarischen Darstellungen von Mr. Verloc sein musste. Ich erwähne diese Angelegenheit nur, weil Ihre Regierung sich am meisten über unsere Polizei beschwert. Sie sehen, so übel sind wir gar nicht. Ich bin Ihnen deshalb sehr verbunden. Wir können hier die Hand auf jeden Anarchisten legen. Was jetzt Not tut, ist, den Agent Provokateur aus dem Weg zu räumen, um nichts dem Spiel des Zufalls zu überlassen. Kurz darauf verabschiedet sich Mr. Wladimir. Der Kriminalhauptkommissar erhebt sich ebenfalls und geht hinaus. Mr. Verlocs Seele, wenn sie es vielleicht auch an Größe fehlen ließ, war zärtlicher Gefühle durchaus fähig. Die Vorstellung, seiner Frau die Nachricht vom Tod ihres Bruders überbringen zu müssen, hatte ihn in helle Verzweiflung gestürzt. Verloc geht im Wohnzimmer unruhig umher. Er betrachtet seine Frau durch die offene Tür. Ich habe nicht gewollt, dass dem Jungen ein Leid zustößt. Mrs. Verloc hält reglos die Hände vor ihr Gesicht. Das zerfetzte Abendblatt liegt zu ihren Füßen. Es war dieser verdammte Heat, nicht wahr? Der hat ja einen Schock versetzt. Das ist ein Rohling. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich es dir beibringen könnte. Er schneidet sich eine Scheibe Brot und Fleisch ab und beginnt zu essen. Es lässt sich nicht ändern. Komm, Winnie, wir müssen an morgen denken. Du musst deine 5 Sinne beisammen haben, nachdem man mich geholt hat. Du könntest mich immerhin anschauen. Ich will dich nicht mehr sehen, solange ich lebe. Wie? Nimm Vernunft an, Winnie. Was wäre geworden, wenn du mich verloren hättest? Er geht zu ihr und legt seine Hand auf die Schulter. Winnie, sei keine Närrin. Mr. Verloc ergreift die Handgelenke seiner Frau. Ihr ganzer Körper schwankt nach vorn. Du weißt gar nicht, mit was für einem Untier ich es zu tun hatte. Ein albernes, spottlustiges, gefährliches Untier. Nach so vielen Jahren. Einen Mann wie mich. Und ich habe meinen Kopf dabei aufs Spiel gesetzt. Du hattest keine Ahnung. Was hätte es für einen Sinn, dir zu sagen, dass ich immer Gefahr lief, ein Messer zwischen die Rippen zu bekommen während dieser 7 Jahre unserer Ehe? In den letzten 11 Jahren hat es wohl keinen Mordanschlag gegeben, bei dem ich nicht dazwischen gefunkt hätte, unter Gefahr meines Lebens. Zum ersten Mal in seinem Leben zog er seine gar nicht wissbegierige Frau in sein Vertrauen. Das Einmalige dieses Ereignisses verscheuchte Stevies Geschick gänzlich aus Mr. Verlocs Sinn. Der alte Baron wusste, was ich seinem Land wert war. Und nun plötzlich dieses dahergelaufene Schwein. Wovon redest du? Du musst dich zusammenreißen, Mädchen. Was geschehen ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Mrs. Verloc zuckt leicht zusammen. Ihr Gesicht bleibt reglos. Du solltest jetzt ins Bett gehen. Ja. Wein dich aus, das wird dir gut tun. Mit der ganzen Wut und Empörung einer hintergangenen Frau überschaute Mrs. Verloc den Lauf ihres Lebens. Vor ihren Augen entstanden Bilder von 7 Jahren Sicherheit für Stevie, für die sie redlich bezahlt hatte. Von Sicherheit, die in Vertrauen überging, in ein Gefühl häuslicher Geborgenheit. Sie hätten Vater und Sohn sein können. Ja, Mr. Verloc. Dieser Mann hat den Jungen fortgenommen, um ihn zu morden. Er hat den Jungen aus dem Haus geholt, um ihn zu morden. Er hat mir den Jungen fortgenommen, um ihn zu morden. Wie? Was sagst du? Und ich dachte, er habe sich erkältet. Das war nichts weiter. Ich war nur aufgeregt. Aufgeregt deinetwegen. Du brauchst jetzt deine 5 Sinne. Du warst es schließlich, die uns die Polizei auf den Hals gehetzt hat. Aber macht nichts. Ich werde kein Wort mehr darüber verlieren. Du konntest es ja auch nicht wissen. Ja, ich konnte es nicht wissen. Ich mache dir keine Vorwürfe. Die dort in der Gesandtschaft werde ich aufhorchen lassen. Sobald ich hinter Schloss und Riegel sitze, bin ich sicher genug, um auszupacken. Du verstehst? Du musst damit rechnen, dass ich 2 Jahre von dir weg bin. Schau, Winnie, du musst dafür sorgen, dass dieses Geschäft weiterläuft während der 2 Jahre. Niemand darf wissen, was du vorhast. Ich habe keine Lust, den Schädel eingeschlagen oder einen Stoß zwischen die Rippen zu bekommen, gleich nachdem man mich entlassen hat. Hierfür habe ich dich zu lieb. Alles, was er hatte vermeiden wollen, war eingetroffen. Die Zukunft war gefährlich geworden. Ein Geheimagent, der aus einem Rachebedürfnis heraus das Gebot der Verschwiegenheit in den Wind schlägt und seine Leistungen vor dem Blick der Öffentlichkeit ausbreitet, wird zu einer Zielscheibe rasenden und blutrünstigen Abscheus. Ich werde wohl eine Zeit lang untertauchen. Egal wo, jedenfalls im Ausland. Und was wird aus? Plötzlich begann Mrs. Verloc gewisse Konsequenzen wahrzunehmen, die Mr. Verloc überrascht hätten. Sie brauchte nicht mehr hier zu bleiben, in diesem Haus, bei diesem Mann. Es gab keinen Grund mehr. Sie hatte ihre Freiheit erlangt. Nun siehst du wieder mehr wie du selbst aus. Sie war eine freie Frau. Mrs. Verloc geht rasch zur Treppe. Wo gehst du hin? Hinauf? Rechts so. Du brauchst jetzt Ruhe und Stille. Geh nur, ich komm gleich nach. Verloc sieht ihr nach. Dann schaut er wieder auf das Essen. Das Stück Roast Beef, das dort aufgetragen stand, als sei es der Trauerbraten für Stevies Leichenbegräbnis, bot sich seinem Blick dar. Er schneidet sich dicke Scheiben ab und verschlingt sie ohne Brot. Seine Frau kommt zurück, gekleidet, um auszugehen. 8:20, Winnie. Es hat keinen Sinn, zu so später Stunde noch dorthin zu fahren. Deine Mutter wird längst zu Bett gegangen sein. Nichts lag Mrs. Verloc ferner, als zu ihrer Mutter zu gehen. Es war einfach ihre Absicht gewesen, zur Tür hinauszugehen. Für immer. Kannst du nicht etwas sagen? Ihr versteht es schon, mit euren Zicken einem Mann das Leben sauer zu machen. Oh ja, ich kenne deinen Kniff, dich taub und stumm zu stellen. Aber diesmal nützt es dir nichts. Seine Großmut war nicht unerschöpflich, da er ein menschliches Wesen war und nicht ein Ungeheuer, wie Mrs. Verloc meinte. Wofür hältst du mich denn? Für einen Mörder oder was? Glaubst du, ich wollte, dass er sich in die Luft jagt? Der Junge ist tot. Seine Plagen sind vorüber. Unsere fangen eben erst an, sag ich dir. Und zwar gerade, weil er sich in die Luft gesprengt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf. Aber du warst es, die ihn mir beständig in den Weg schob, als ich schier von Sinnen war in meiner Ratlosigkeit, wie ich unser Hauswesen vor Unheil bewahren sollte. Was zum Kuckuck veranlasste dich? Man hätte meinen können, du tätest das mit Bedacht. Wer weiß, wie viel du heimlich mitbekommen hast von allem, was vorging, mit deiner Scher-mich-den-Teufel-Miene und deiner Art, niemals etwas zu sagen. Mrs. Verloc aber antwortet nicht. Vor diesem Schweigen schämte er sich dessen, was er gesagt hatte. Doch wie es so oft bei friedfertigen Männern in häuslichen Misshelligkeiten geschieht, weil er sich schämte, ging er noch weiter. Eins will ich dir gesagt haben. Wenn du unbedingt meinst, ich hätte den Jungen umgebracht, dann hast du ihn nicht minder umgebracht als ich. Verloc geht hinüber zum Sofa und legt sich hin. Er wälzt sich auf den Rücken, um die richtige Lage zu finden. Ich wünschte beim Himmel, ich hätte Greenwich Park und alles, was damit zusammenhängt, nie gesehen. Greenwich Park. Winnie. Ja? Komm her. Sie war jetzt Herrin ihres Verstandes, sie sah klar. Ja. Sie wollte vermeiden, dass er seine Lage auf dem Sofa änderte, die unter diesen Umständen eine sehr geeignete war. Sie geht auf ihn zu. Dabei gleitet ihre rechte Hand über die Tischkante und ergreift das Tranchiermesser. Mr. Verloc hörte die Bodendiele knarren und war zufrieden. Er wartete. Er lag auf dem Rücken und starrte nach oben. So sah er, teils an der Decke, teils an der Wand, den bewegten Schatten eines Armes und einer Hand, die ein Tranchiermesser fest umspannt hielt. Die Bewegung war so gemächlich, dass er deren volle Bedeutung und Tragweite begriff. Den Geschmack des Todes kostete, nicht, der in seiner Kehle aufstieg. Nicht. Sie stößt das Messer in seine Brust. Mr. Verloc, der Geheimagent, drehte sich unter der Wucht des Stoßes leicht herum und verschied. Sie lässt das Messer los. Sie holt tief Atem. Sie war eine freie Frau geworden. Besaß nun Freiheit in einer Vollkommenheit, die ihr nichts zu wünschen übrig ließ. Mrs. Verloc rafft ihren Rock auf und rennt zur Tür. Mrs. Verloc, die Witwe Mr. Verlocs und Schwester des jüngst verstorbenen getreuen Stevie, hatte ihre unbewegte Ruhe verlassen. Mrs. Verloc hatte Angst. Mrs. Verloc geht schwankend die Bread Street hinunter. Sie, die es immer unterlassen hatte, allzu tief in die Dinge hineinzusehen, war nun gezwungen, diesem einen auf den Grund zu schauen. Und was sie dort sah, war kein vorwurfsvolles Gespenst, kein Bild der Zerknirschung. Was sie dort sah, war ein Gegenstand. Der Gegenstand war der Galgen. Sie hält sich an einem Laternenpfahl fest, um nicht zu stürzen. Ein Passant beugt sich zu ihr. Mrs. Verloc? Mr. Ossipon? Sie haben mich erkannt. Aber ja, ich fürchtete, Sie könnten fallen. Was machen Sie hier? Geistesgegenwärtig ergriff Ossipon das freundliche Geschick, das ihm Verlocs Witwe in die Hände gespielt hatte. Ständig habe ich an Sie gedacht, seit ich Sie zum ersten Mal gesehen habe. Sie waren auf dem Weg zum Laden? Ja. Nachdem ich in der Zeitung von dem Anschlag gelesen hatte, machte ich mich sofort auf den Weg. Tatsächlich war Genosse Ossipon während der letzten zwei Stunden um die Bread Street herumgeschlichen, ohne sich zu einem mutigen Schritt aufraffen zu können. Darf ich fragen, wohin Sie unterwegs sind? Es tut nichts zur Sache, wohin ich unterwegs war. Mrs. Verloc schiebt plötzlich ihre Hand unter seinen Arm. Was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen sagte, dass ich auf dem Weg zu Ihnen war? Der günstige Verlauf dieser zarten Affäre verschlug Genosse Ossipon geradezu den Atem. Ich würde meinen, Sie könnten niemanden finden, der Ihnen bereitwilliger beistände in Ihrem Kummer. In meinem Kummer? Ich bin unbeschreiblich verliebt in Sie, seit ich Sie das erste Mal gesehen habe. Genosse Ossipon ahnte nicht, dass Mrs. Verloc sein Geständnis mit einer Leidenschaft aufnehmen würde, wie sie der Selbsterhaltungstrieb einem Ertrinkenden eingibt, der sich an eine Planke klammert. Ich dachte es mir doch. Sie haben es in meinen Blicken gelesen. Eine Liebe wie meine konnte einer Frau wie Ihnen nicht verborgen bleiben. Aber sicher war ich nicht. Sie verhielten sich stets so reserviert. Was haben Sie anderes erwartet? Ich war eine ehrbare Frau. Sie schienen so glücklich mit ihm zu sein. Das machte mich schüchtern. Sie schienen ihn zu lieben. Ihn lieben? Ja. Ihn lieben. Ich war ihm ein gutes Eheweib. Sein treues Weib 7 Jahre lang. Und wissen Sie, was er war, Ihr guter Freund? Wissen Sie, was er war? Er war der Teufel. Unglückliche Frau. Er ist ja nun tot. Sie ahnten also, dass er tot ist. Sie ahnten, was ich tun musste. Tun musste. Wie haben Sie davon erfahren? Von der Polizei. Die Polizei? Wollen Sie damit sagen, die Polizei sei bereits da gewesen? Was hat sie getan oder zu Ihnen gesagt? Ich entsinne mich nichts. Was geht es mich an? Fragen Sie nicht. Aber ich muss fort von hier, außer Landes. Es war unmöglich auszumachen, wie viel sie wusste, wie weit sie sich eingelassen hatte mit Polizeileuten. Ihn selber drängte es nun, fortzukommen. Sie müssen mich irgendwo verstecken, bis morgen früh. Wahrhaftig, meine Liebe, ich kann Sie nicht dort mit hinnehmen, wo ich wohne. Ich teile das Zimmer mit einem Freund. Aber Sie müssen. Liegt Ihnen denn nichts an mir? Gar nichts? Er war selbst einigermaßen verzweifelt. Am nächsten Morgen würden die Detektive an allen Bahnhöfen herumschwirren. Und wenn sie Mrs. Verloc einmal zu fassen bekamen, dann war sie für ihn verloren. Es wäre ja vielleicht möglich, das Land zu verlassen. Aber ich muss gestehen, meine Liebe, ich habe nicht genug Geld, um es zu versuchen. Aber ich habe das Geld, genug Geld. Wie viel haben Sie denn dabei? Ich sage Ihnen doch, ich habe das Geld, das ganze Geld. Was meinen Sie damit? Das ganze Geld, das auf der Bank war, oder was? Ja, alles, was da war. Ich habe alles. Er hat es mir gegeben. Oh. Ja, dann sind wir gerettet. Mrs. Verloc sinkt an seine Brust. Du wirst mich retten, Tom. Rette mich. Verstecke mich. Lass nicht zu, dass sie mich fassen. Vorher musst du mich töten. Ich selber konnte es nicht tun. Ich konnte nicht. Trotz allem, bevor ich Angst habe. Wovor zum Teufel hast du Angst? Genosse Ossipon fühlte sich in die Enge getrieben, als sei er gezwungen, mit einer Frau auf dem Rücken über eine Mauer zu klettern. Ich habe vergessen, die Ladentüre abzuschließen, als ich fortging. Wir müssen zurück. Er war im Begriff zu sagen, ist das so schlimm? Mag sie doch offen bleiben. Da er jedoch einige Erfahrungen mit aufgeregten Frauen hatte, widersprach er nicht und ließ sich durch seine Erfahrung leiten. Sie erreichen das Geschäft. Die Türe steht einen Spalt breit offen. Mrs. Verloc bleibt im Laden stehen. Sie, das Licht. Das Licht im Wohnzimmer. Ja, es brennt noch. Ich habe es vergessen. Ja, geh hinein und lösche es. Oder ich werde wahnsinnig. Wo ist denn das Geld? Ich habe es bei mir. Geh, Tom, rasch. Lösch es. Geh hinein. Ja. Ossipon begann, unangenehm berührt zu sein von ihrem irrwitzigen Benehmen. Er geht auf die Wohnzimmertür zu. Er blickt hinein. Gedankenlos, ohne Absicht, ohne Neugier. Verloc? Er sieht den Griff des Messers aus Verlocs Brust ragen. Es war entsetzlich. Er war so angewidert, dass er kaum einen Ton hervorbrachte. Geh hinein! Lösch das Licht, Tom! Ich werde sonst wahnsinnig! Ossipon tastet fahrig umher. Das Licht hinter der Glastür erlischt. Ich will nicht gehängt werden, Tom! Ich will nicht! Dann schrei nicht so! Das hast du ganz allein fertiggebracht? Ja. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Niemand hätte. Genosse Ossipon war entsetzt bei dem Gedanken, dass er keinen Nachweis von dem Gebrauch erbringen konnte, den er von seiner Zeit seit 7 Uhr gemacht hatte. Er war entsetzt über dieses brutale Weib, das ihn da hineingezogen hatte und ihm wahrscheinlich noch eine Komplizenschaft aufhalste, wenn er nicht sehr auf der Hut war. Bring mich aus diesem Land hinaus. Ich will für dich arbeiten, mich abrackern für dich. Die lieben mich. Ich habe niemanden auf der Welt. Ich würde dich nicht bitten, mich zu heiraten. Schlief er? Nein, er schlief nicht. Er hatte mir gerade erklärt, dass ihm nichts etwas anhaben könnte. Nachdem er den Jungen unter meinen Augen fortgeholt hatte, ihn zu töten. Den liebevollen, unschuldigen, harmlosen Jungen. Und da sagte er, komm her. Nachdem er mir erklärt hat, ich hätte dazu beigetragen, den Jungen zu töten. Hörst du, Tom? Da sagte er doch, komm her. Nachdem er mir das Herz aus der Brust gerissen hat, zusammen mit dem Jungen. Ach, oh Gott, der Degenerierte. Da sah ich das Messer liegen und ich dachte, gut, ich komme. Wenn er es so haben will. Ja, hilf mir, Tom. Rette mich, ich will nicht gehängt werden. Er sah die Frau, die ihn umschlungen hielt, als eine Schlange, die nicht abzuschütteln war. Sie war tödlich. Sie war der Tod selbst. Tom, du kannst mich jetzt nicht von dir stoßen. Du musst mir schon den Kopf unter der Ferse zertreten. Eher verlasse ich dich nicht. Steh auf! Wir müssen fort von hier. Zum Bahnhof. Auf den Kontinent. Geh du zuerst hinaus und schau, ob die Luft rein ist. Sie geht hinaus und sieht sich um. Alles leer. Ossipon tritt auf die Straße. Er schließt vorsichtig die Tür. Aber die Glocke scheppert im Laden. Als versuchte sie umsonst, den ausruhenden Mr. Verloc davon in Kenntnis zu setzen, dass seine Frau ihn endgültig verlassen hatte. In Begleitung seines Freundes. Ich brauche das Geld, um die Fahrkarten zu kaufen. Mrs. Verloc öffnet einige der Haken in ihrem Mieder und gibt ihm die Brieftasche. Du gehst zuerst auf den Bahnsteig, als sei ich dir fremd. Es könnten da Augen sein, die aufpassen. Allein bist du nur eine Frau, die in den Zug steigt. Verstehst du, meine Liebe? Ja, Tom. Ja. Er bleibt zurück und geht in die Bahnhofsbar. Innerhalb von 7 Minuten schüttet er 3 Glas heißen Branntwein in sich hinein. Dann geht er auf den Bahnsteig. Winnie Verloc steht vor einem der leeren Abteile. Ossipon berührt sie von hinten am Ellbogen. Hier hinein. Sie steigt ein, während er sich auf dem Bahnsteig umsieht. Was ist da? Nichts. Es besteht keine Gefahr. Er steigt eilig in den Wagen, schließt die Tür und blickt hinaus nach der Bahnhofsuhr. Ach, Tom. Wie konnte ich mich nur vor dem Tode fürchten, nachdem der Junge so grausam von mir genommen worden war? Wie konnte ich nur? Setz dich dort in die andere Ecke. Vom Bahnsteig weg. Der Pfiff des Schaffners ertönt. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung. Ossipon steht unvermittelt auf und verlässt das Abteil. Er geht zum Ende des Waggons. Er öffnet die Tür und springt hinaus. Er war zerschunden, aufgeschlagen, bleich wie der Tod und außer Atem, als er aufstand und schritt ohne zu hinken aus dem Bahnhofsgebäude. Was ist mit Ihnen, Ossipon? Nichts. Sie wirken verdrossen. Sind Sie am Ende Ihrer Frauenschar überdrüssig geworden? Ja, zum Teufel mit Ihnen. Ossipon, ich empfinde freundschaftliche Verachtung für Sie. Ossipon zieht eine vielmals gefaltete Zeitung aus der Tasche. Bei dem Geraschel hebt der Professor den Kopf. Steht etwas Wichtiges drin? Nichts. Das Blatt ist 10 Tage alt. Ich vergaß es wahrscheinlich in meiner Tasche. Bevor Ossipon es zurücksteckte, schweifte sein Blick über die Zeilen. Ein undurchdringliches Geheimnis liegt über der Tat des Wahnsinns oder der Verzweiflung. Die abschließenden Worte einer Meldung, die übertitelt war: Selbstmord einer Reisenden, Sprung vom Deck eines Kanaldampfers. Sagen Sie, was wissen Sie über Wahnsinn und Verzweiflung? Derlei gibt es heute gar nicht mehr. Alle Leidenschaft ist dahin. Die Welt ist mittelmäßig, schlaff, kraftlos. Und Wahnsinn und Verzweiflung sind eine Kraft. Kraft ist ein Verbrechen in den Augen der Toren, der Schwachen und der Albernen, die den Hühnerhof regieren. Sie, Ossipon, sind mittelmäßig. Verloc, dessen Affäre die Polizei so hübsch zu vertuschen verstand, war mittelmäßig. Jedermann ist mittelmäßig. Wahnsinn und Verzweiflung, die möchte ich als Hebel haben und ich brächte die Welt in Gang. Ossipon, Ihnen gilt meine herzliche Verachtung. Sie haben keine Kraft. Und lassen Sie sich gesagt sein, dass diese kleine Erbschaft, die Ihnen, wie ich höre, zugefallen ist, Ihre Intelligenz nicht eben befördert. Sie sitzen über Ihrem Bierglas wie ein Hohlkopf. Wollen Sie es haben? Was haben? Das Geld. Alles. Oh. Ossipon. Ich schicke Ihnen gelegentlich eine kleine Rechnung für gewisse Chemikalien, die ich morgen bestellen werde. Abgemacht? Ja? Genosse Ossipon verlässt den Bierkeller Silenus. In der Tasche trug er die Zeitung mit dem Bericht vom Selbstmord einer Dame und das Geheimdienstgeld einer Gesandtschaft, geerbt von Mr. Verloc. Der Professor erhebt sich ebenfalls und geht hinaus. Seine Gedanken liebkosten die Bilder der Vernichtung und des Ruins. Niemand sah ihn an. Unverdächtig und tödlich ging er einher, wie die Pest auf einer Straße voller Menschen. Der Geheimagent von Joseph Conrad, aus dem Englischen von Fritz Lorch. Ein Hörspiel in 2 Teilen. Bearbeitung Steffen Moratz. 2. Teil. Es sprachen Verloc, Felix Förtler. Winnie, Kathleen Gavlich. Kriminalhauptkommissar, Arndt Klavitter. Kriminalinspektor Heath, Glenn Golz. Tom Ossipon, Markus Meyer. Den Spion sprach Robert Dölle. Und als Erzähler Peter Fricke. In weiteren Rollen Joachim Paul Fehling, Andreas Grotka, Roman Podeschwa, Lars Schmidtke, Caroline Schreiber und Wolf-Dietrich Sprenger. Musik Julia Klompfers. Technische Realisation Werner Jäger und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Roman Podeschwa. Regie Martin Zöker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Isabel Platthaus.